zumindest oder als Universalgelehrter. Man kann sagen, er ist der führende Kopf des Polyhistorismus, des europäischen, in gewisser Weise natürlich insbesondere des deutschen. Wichtig ist nun, dass er sich zeitlebens für Akademien und eingesetzt hat, darüber geschrieben hat. Seine Pläne sind insoweit außerordentlich bezeichnend für das, was zu Ende des 17. Jahrhunderts das Wissen von Akademien, die Vorstellungen bestimmten. Denn Leibniz kannte das, worüber wir bisher hier verhandelt haben. Nun, das meiste dieser leibnizischen Pläne blieb jedoch Plan, Entwurf. Kaum etwas hat sich realisiert, ich kann das im Einzelnen, brauche es hoffentlich auch nicht darzulegen. Jedoch eine Akademie immerhin ist entstanden und auch anders als alle die bisherigen, die wir behandelt haben, sie besteht bis zum heutigen Tag. Und zwar sehr erfolgreich, Leibniz ist der Vater der Berliner Akademie der Wissenschaften, sprich der Kurbrandenburgischen Sozietät der Wissenschaften. Und das führt zu einer weiteren Vorbemerkung. Den Titel, den ich gewählt habe, der ist insoweit bezeichnend, als er von Leibniz selbst stammt. Leibniz spricht nicht von Akademien oder nur ungern, weil Akademien im Sprachgebrauch des Deutschen, des 17. Jahrhunderts späten, gleichbedeutend sein konnte mit Universität. Und die Universität ist etwas, was er ablehnt, was da niederliegt, was uninteressant ist. Daher nennt er es Sozietät, Gelehrte, Sozietät. Das ist recht bezeichnend. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich kein Liebhaber von Synonymen bin und das also nicht deswegen so die Überschrift gesetzt habe. Nun, ich darf zunächst einige Daten kurz nennen zu Leibniz selbst, möchte es sein, dass doch der eine oder andere das nicht kennt. Gottfried Wilhelm Leibniz wurde am 1. Juli unserer Zeitrechnung 1646, 2 Jahre also vor dem Westfälischen Frieden, in Leipzig als Sohn eines Professors geboren. Häufiges Schicksal von Gelehrten in Deutschland. In seiner Vaterstadt studierte er Jurisprudenz neben den anderen Wissenschaften. 1666 hatte er in Altdorf, einer kleineren Universität der Nürnbergischen, den Grad eines Doctor Juris Utriusque erworben. Eine ihm dort angebotene Professur schlug er aus, weil er eben nicht in Universitätsdiensten gehen wollte, sondern in die, der der Zukunft gehörten, wie er meint, die von Territorialherren. Und hier ist er denn ab 1667 auch tätig, zunächst in Mainz, bei Johann Philipp von Schönborn, einem der großen Reichsfürsten der Zeit. Dort hat er auch viele politische Schriften verfasst, neben philosophischen, juristischen, wie das ja in seinem großen Werk immer der Fall war. 1672 tritt Leibniz eine Reise nach Paris an. Sie führt ihn auch nach England und in die Niederlande. Später kommt er dann auch noch nach Italien. Nun, während er dort war, stirbt sein Landesherr Schönborn und er muss sich nach einem neuen Brotgeber umsehen. Das wird dann zunächst Johann Friedrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, also im niedersächsischen gelegenen, in Norddeutschland gelegenen Territorium. Und Leibniz siedelt nach Hannover um. Er dient hinfort bis zu seinem Tode 1716 diesem Hause. Mehr unwillig als freiwillig, aber das war nun sein Los. Er war nun in Hannover Hofhistoriograf, Bibliothekar, Erfinder, juristischer Berater, Erzieher, Sonderbotschafter. Er war häufig in Reisen unterwegs, im Reich und in Europa, und unterhielt, wie das üblich ist in seiner Zeit, Korrespondenzen mit der gelehrten Welt in diesem Europa. Diese Reisen und Korrespondenzen, das ist ganz typisch, die verfolgten neben dem Ziel oder neben der Absicht, gelehrte Interessen wahrzunehmen, verfolgten sie das Ziel der territorialstaatlichen Enge des Reiches wenigstens zeitweise zu entkommen. Wie er 1696 einmal schrieb, ich darf zitieren, alles, was mich körperlich und geistig beengt, kommt daher, dass ich nicht in einer großen Stadt wie Paris oder London lebe, welche an gelehrten Männern Überfluss haben, von denen man lernen und von denen man sich auch helfen lassen kann. Zitat Ende. Universalität, Weltläufigkeit, Weite suchte und fand Leibniz dann im Geistigen. Auch seine Sozietätspläne suchten unter anderem diese Öffnung, suchten eine funktionsfähige Öffentlichkeit im Reich zu schaffen, die anders als in Italien nicht existiert. Das ist ein ganz gravierender Unterschied zu den italienischen Verhältnissen, wo die Sozietäten auf Boden von autonomen Städten und einer städtischen Öffentlichkeit existieren konnten. Nun, unbeschadet dessen, dass die Pläne Leibniz sich modifizierten, änderten im Laufe seines Lebens, im Ziel, in der Absicht, blieben sie konstant. Da hat sich nichts geändert. Und sie passen sehr in sein allgemeines Weltbild, weswegen ich um Entschuldigung bitte, dass ich zu diesem Weltbild einiges vorab sagen muss, um zu wissen, wie die Sozietäten hier hineinpassen. Für Leibniz, und darin ist er eine Ausnahme, nicht nur unter den Deutschen, aber insbesondere unter den deutschen Philosophen, für Leibniz waren theoretische Überlegungen als solche, sprich die reine Theorie, und zwar in allen Wissenschaften, nutzlos, letztlich unfruchtbar. Ich zitiere, demnach sollte man immer die Praxis mit der Theorie verbinden. Oder als Leitmotiv könnte man auch sagen, Theoria cum Praxin zu vereinigen, wie es bei ihm heißt. Der Nutzen für die Welt und die Menschen bewährte Handeln und Denken des Einzelnen. Ihn zu erzielen und zu vergrößern, strebte Leibniz zeitlebens. Ich suchte nicht Ruhm, sondern den allgemeinen Nutzen, stellte er einmal fest, um zu erklären, warum er so viele Schriften anonym publiziert hatte. Sie kennen mein Naturell, heißt es in einem Brief, welches nicht darin besteht, so viel Geld als möglich zusammenzubringen, noch auch mich den üblichen Vergnügungen hinzugeben, sondern meinen Geist zufriedenzustellen, indem ich etwas Greifbares und Nützliches für das allgemeine Wohl leiste. Nun, wir hörten schon heute Morgen, das ist ein Topos, der Utilitaritätstopos. Aber bei Leibniz ist er eben nicht utilitarisch gedacht, sondern der Nutzen intendiert immer auch Tugend. Es ist nicht zu trennen. Nutzen, Tugend, Glückseligkeit. Von daher ist es ihm auch selbstverständlich, dass Potentia und Sapientia in enger Verbindung verknüpft sein müssen und im steten Bemühen auf allgemeine Wohlfahrt, Tugendhaftigkeit und Frieden zusammenzuwirken haben. Insofern besteht nach seiner Meinung keinerlei Differenz zwischen christlichem, sprich vernünftigem Glauben und den Wissenschaften. Auch das sehr wichtig. Gemeinsam vollziehen sie den göttlichen Willen, den göttlichen harmonischen Weltplan. Ich zitiere, nun bin ich gänzlich der Meinung, dass post curam animarum und nächst Ausbreitung des wahren Christentums die menschliche Wohlfahrt auf zweierlei beruhe, nämlich auf der Wissenschaft und deren Vollstreckung und Gebrauch zu zeitlicher Glückseligkeit, aus deren Mangel auch Elend, Unordnung, Untugenden, Bosheiten entspringen, welche nicht nur zeitliches, sondern auch ewiges Unglück verursachen. Zitat Ende. Die verschiedenen Wege und Kräfte führen also jeweils zum gleichen Ziel. Harmonie, Einheit, lebensnützliche Tugendhaftigkeit, Wohlfahrt. Leibniz' Bemühungen um eine Annäherung, eine Vereinigung der getrennten Konfessionen in Europa erhielten von daher ihren Impuls, um das in Parenthese anzumerken. Denn er vermochte sich die Christenheit nur als eine einheitliche vorzustellen. Sie solle dann, wenn sie Aufgaben des Kampfes suchen, dort kämpfen, wo es üblich sei und nötig, gegen den Türken, gegen den Ungläubigen. Und das hat er insbesondere auch dem großen Zeitgenossen, der im Vorbild war, empfohlen, Ludwig XIV., den er dann Mars Christianissimus einmal nannte. Leibniz trat folgerichtig, auch um das in Parenthese zu sagen, für ein einiges Europa ein, das er sich geordnet vorstellte nach dem Beispiel des Heiligen Römischen Reichs, das ja den Kaiser an der Spitze hat, der aber nur eine sehr beschränkte Macht hat, darunter die einzelnen Territorien, die friedlich so potenziell zusammenleben sollten. Die westliche Staatenwelt Europas sollte sich gemäß dem Vorbild des Reichs ordnen. Nun, das gehört nicht in unseren unmittelbaren Zusammenhang, liegt nur, und darauf wollte ich verweisen, in der Stringenz leibnizischen Denkens, das in sich geschlossen ist, geschlossener als all die anderen, so möchte ich behaupten, Akademiepläne, die wir bisher hörten, weil sie von einem genuinen Denker stammen. Nun, Leibniz, der also oft immer auf die politischen Implikationen seines Denkens, der sie immer mitbedachte, und bewusst bezweckte, sah deutlich, dass die Realität Europas, auch die des Reichs, diesem Zustand nicht entsprach. Jedoch, so meinte er, man könne dahin kommen, übe man nur den rechten Gebrauch der Vernunft. Und die Vernunft gebraucht man recht, wenn man sie recht bildet, wenn man dazu erzogen wird, und folgerichtig erhält natürlich Erziehung und Einsichtsvermittlung erhalten einen außerordentlich hohen Rang. Und dazu bedurfte er nicht zuletzt der gelehrten Sozietät. Das sollte sie leisten, womit wir wieder bei unserem Thema sind. Die Sozietäten haben einen hohen, ja herausragenden Stellenwert folgerichtig in seinem Denken. Und gerade im Reich, dem potenziell so idealischen Gemeinwesen, sei von der Einrichtung von Sozietäten nur das Beste zu erwarten, wenngleich damit auch die Menschheit insgesamt zu beglücken sei. Eine Sozietät sei nämlich ohnehin eine auf nationalem, in Anführungsstrichen, Boden aufruhende Gemeinschaft übernational gleichgerichteter Gelehrter. Der Standort, eher akzidentiell, könne nichts über Wirkung und Absichten aussagen. Denn, so schrieb Leibniz an Peter dem Großen, dem er ja auch eine Akademie vermitteln wollte, ich nicht von denen oder denen, würden wir sagen, bin, so auf ihr Vaterland oder sonst auf eine gewisse Nation erpicht seien, sondern ich gehe auf den Nutzen des ganzen menschlichen Geschlechts, denn ich halte den Himmel für das Vaterland und alle wohlgesinnten Menschen für dessen Mitbürger, denn meine Neigung und Lust geht aufs gemeine Beste. Zitat Ende. Nun, irgendwo musste der Anfang gemacht werden, und dafür bot sich für Leibniz das Reich besonders an. Politische wie praktische Gründe sprächen dafür, diese die Menschheit beglückende Sozietät auf Reichsboden zu befördern. So stellte er in einem Plan von 1697 zu einer Sozietät fest, ich zitiere, und bitte um Entschuldigung, es ist Leibniz nicht meine Meinung, nun hat man bisher die Erfahrung, dass Gott die Deutschen für andere, vor anderen, mit einem Verstand begabt, der auf Realitäten gehe. Andere mögen besser schwätzen, besser singen, bessere Verse machen. Er nennt keine Nation. Keine Nation hat die Deutschen in Erkenntnis der Natur und Proben der tätigen Kunst übertroffen. Es scheinet, dass anjetzo ein Säkulum sei, da man zu Sozietäten Lust hat. Und nun, und insofern kennt er und sind auch die Vorbilder, außer der königlich-englischen, sprich der Royal Society, die fast in Abgang kommen, wie er meint, der französischen, die durch Besoldung ihres Königs unterhalten wird, der sie also bezahlt, der italienischen Akademien, so aber meist auf Konversation und Beredsamkeit angesehen, sprich Abzwecken, so haben wir in Deutschland bereits schöne Proben, dass wir es besser können. Sie sehen, ohne hier in unbillige Polemik zu verfallen, wie ein wenig späterer Zeitgenosse die Vorgänger beurteilt und von daher sich meines Erachtens auch viele Fragen, die bisher hier gestellt wurden, lösen lassen. Nun, Zitat war damit endet. Die vorhandenen Ansätze, also die Lust zu Sozietäten, die müssten weiter genutzt werden und die deutschen Sozietäten müssten nur eben die Fehler ihrer Älteren, die ihnen als Vorbild dienen konnten, der älteren ausländischen Akademien vermeiden. Die den Deutschen eigentümliche Neigung auf das real Nützliche, wie es Leibniz verstand, müsste zum allgemeinen Wohl hingegen fruchtbar gemacht werden. Es müsse, wie Leibniz im Blick auf die zu Berlin zu gründende kurfürstliche Sozietät bemerkte, ich zitiere, und auch hier kommt etwas Neues, nicht auf bloße Kuriosität oder Wissensbegierde und unfruchtbare Experimente gerichtet sein oder bei der bloßen Erfindung nützlicher Dinge ohne Applikation und Anbringung beruhen, wie etwa zu Paris, London und Florenz geschehen, und ist doch dasjenige so von realen Scientien zu gemeinem Nutz zu erwarten, dort nicht erreicht worden. Auch hier wieder klare Antwort. Start End. Die an sich gute Absicht und sinnvolle Einrichtung der älteren Akademien sollten also nur eben erfolgreicher auch für das Reich genutzt werden. Insoweit wollte Leibniz streng in der Tradition der bisherigen Akademien verbleiben, auch im Organisatorischen übrigens, wo ihm der Jesuitenorden und die holländisch-ostindische Kompanie das Organisationsmodell gaben. Freilich sollten solche von ihm präponierten Akademien keine eigentliche Begrenzung ihrer Tätigkeit erfahren. Auch das ist neu. Sie sollten, und das entspricht Leibniz' umfassenden harmonischen Zusammenschau von Geist und Materie, ethisch-moralischer und naturgegebener Seite des Lebens oder, um das altmodischer zu sagen, von geistes- und naturwissenschaftlichen Disziplinen. Akademien sollten das gesamte Spektrum wissenschaftlich-geistiger Tätigkeit umfassen. Ich zitiere: Das Objektum dieser unserer Sozietät der Wissenschaften soll ganz unbeschränkt sein, also verschiedener anderswo fundierter Sozietäten oder sogenannten Akademien Objekta zusammenfassen und sich alle anderen Nachrichtungen, Künste und Übungen in sich begreifen, dazu durch das natürliche Licht menschliches Nachsinnen und unermüdeten Fleiß zu gelangen. Also nicht allein auf Physika und Mathematika gerichtet sein, sondern auch dahin brachten, das, was bei menschlichen Studien, Künste, Lebensart oder Profession und Fakultät zu wissen, zu erfinden dienlich zusammenbracht wird, müssten wir ergänzen. Zitat Ende. Mit anderen Worten, ich darf kurz nochmal darauf verweisen, nicht nur Naturwissenschaften, Kuriositäten wie bisher, alles, das gesamte menschliche Wissen, einschließlich der Künste, auch der Bildenden, der schönen Künste, wie er das sagt. Damit hat Leibniz nebenbei bemerkt, in der Berliner Akademie hat sich das verwirklicht, die für Deutschland bis heute gültige Form einer Akademie vorgeschlagen, die eingeteilt ist in mathematisch-naturwissenschaftliche und philosophisch-historische Klasse. Das hatten wir bisher nicht. Nun, nochmals ein Wort jedoch zum Nutzen dieser Sozietäten und ihrem Beitrag, den er erwartete, den sie für das gemeine Wohl bieten sollten. Auch hier eine Stelle für viele beliebig ausgewählt. Er ging davon aus, wie er sagte, die Glückseligkeit des menschlichen Geschlechtes besser geordnet werden könne, weniger utopisch, wie er meint, als bei Thomas Morus, Campanella oder Bacon, die er nannte, dieser Stelle. Gewiss maß er auch diesen Vorstellungen einen Vorbildcharakter zu, die sehr hohen Wert haben, aber sie seien ja nicht realisiert. Nichtsdestoweniger, fährt er dann fort, bringet die Vernunft, die Gerechtigkeit, das Gewissen mit sich, dass ein jeder das Seine in seiner Sphäre Aktivitatis tue, dadurch er vor Gott und dem Tribunal seiner Konscienz entschuldiget sei. Maßen, vielleicht Mittel zu finden, die dem Ansehen nach gering, auch nicht von großen Kosten und dennoch zu gemeinem Nutzen, zu Aufnehmung des Vaterlandes, zu vieler Menschen Unterhalt und Konservation, zu Ehre Gottes, gehört immer dazu, und Entdeckung seiner Wunder große Wirkung haben können. Zitat Ende. Also all diese Punkte, das muss man sich klar machen, werden von einer Sozietät bzw. den Plänen tangiert. Der gemeine Nutze, die Ehre Gottes, die Glückseligkeit der Menschen und die geringen Kosten, die daraus entstünden. Nun, ich versage es mir, hier längere Zitate vorzulesen, weil sie dann doch nur verwirren. Überschlage das daher. Worum es ihm dabei geht, ist, dass nicht nur das Wissen, also die Wissenschaften, dank der Akademien gepflegt, verbessert und gefördert werden. Das öffentliche Leben insgemein wird zum Wohle aller verbessert. Manufakturen entstehen oder werden gestützt. Der Handel wird erblühen, die Landwirtschaft wird ertragreicher werden, das Geld wird sicherer werden, Altersversorgungen sind da, die Medizin wird verfeinert. Und so ist sein Plan, die Mitglieder der Akademie in jeder Profession stellen ihre Dienste unentgeltlich zur Verfügung, auch die Mediziner. Nun, nicht der Zufall, so meinte er, solle weiterhin die Bemühungen um das allgemeine Wohl regieren. Irdische Harmonie und Erkenntnis solle planvoll und auf geordnetem Weg, dank der Sozietät, um sich greifen können. Und das hatte zur Folge, dass, wie wir heute sagen, Planwirtschaft, eine Planung erfolgen sollte. Oder besser gesagt, vorsichtiger, linder Erziehung, hilfreiche Verbesserungen sollten dank der Aufsicht und Fürsorge der Akademien gefördert werden. Die Förderung der Akademie oblag dem Staat oder besser gesagt dem Fürsten, dem jeweiligen Fürsten, zusammen mit dem Senat und dem Präsidenten der Sozietät. Durch weise Vorkehrungen vermöchte man die Menschheit insgesamt in einen besseren Zustand überzuleiten. Zitiere: Der wahre Zweck der Studien ist die menschliche Glückseligkeit, das ist zu sagen, eine beständige Vergnügung, so viel bei Menschen tunlich, und zwar also, dass sie nicht in Müßiggang und Üppigkeit leben, sondern zur Ehre Gottes, immer wieder als erstes, und gemeinem Nutzen, das ihrige nach eines jeden Talent beitragen. Zitat Ende. Also Gottes Ehre, gemeiner Nutzen, aufs Engste in Harmonie verbunden, würden angemessen vermehrt, seien durch die Einrichtung von Sozietäten gewährleistet. Auch fände jeder, dank der Sozietät, die ihm zuzumessende Befriedigung seiner höchstpersönlichen Bedürfnisse und Anlagen. Nun, Leibniz will nicht etwa eine einheitliche Gesellschaft, manche Interpreten meinen das, oder gar eine klassenlose, das muss klargestellt werden, sondern aus diesen utopischen Überlegungen sollte eine harmonische, in Harmonie lebende, ständische Gesellschaft das Ergebnis sein. Jeder an seinem Platz glücklich und zufrieden, das war es, was erstrebenswert war. Leibniz war kein Sozialrevolutionär. Ganz im Gegenteil, er war überzeugter Vertreter eines christlichen oder wie er sagt, vernunftbezogenen Absolutismus, das ist in seinen Augen dasselbe, und er hielt zeitlebens und trotz seiner vielfachen Enttäuschungen mit fürstlichen Herren dafür, dass ein vernunftgeleiteter Absolutismus die beste und gerechteste Regierungsform sei. Dachte nämlich, erhalte jeder an seinem Platz das ihm angemessene und frommende. Nun, Leibniz unterstellte dafür, dass der Fürst wiederum erzogen war, dass er weise, charakterfest und in Maßen kundig in Wissenschaften sei. Nun, das gemahnt natürlich in vieler Beziehung an die ältere Idee des Philosophenkönigs, des Herrschers als Philosoph, der in rechter Einsicht in die göttliche Weltordnung bestrebt ist, mittels seiner Herrschaft diese göttliche Ordnung zu stützen und zu verwirklichen. Bei dieser Aufgabe nur stehen eben dem Fürsten, und das war ihm essentiell, Sozietäten zur Seite. Die sind die besten Verbündeten und Gehilfen bei dieser seiner Aufgabe. Insoweit braucht jedes sinnvolle Gemeinwesen eine Akademie. Nun, einige wenige Worte zur äußeren Organisation, wie sie Leibniz vorschwebten am Berliner Modell, nur weniges. Das große Problem der Akademien ist ja die Finanzierung, aber nicht nur das Problem der Akademien, sondern der Universitäten, ja des Staates selbst in der frühen Neuzeit. Geld ist noch schwieriger zu bekommen oder war schwieriger zu bekommen als heute. Da meinte Leibniz, müsse deswegen eine straffe Leitung in der Akademie sein. Die religiösen Orten sind ihm vorab, ich sagte es schon, Vorbild. Er sagte sogar, die könnten mit in die Akademien genommen werden, die sollte man auf diese neuen Wissenschaften festlegen. Er will da einen Präsident, der von einem Vizepräsidenten unterstützt wird. Er sagt, Mitglieder können von überall herkommen, es müssen nur in einer Akademie Vertreter jeder Fachrichtung sein. Das ist ihm sehr wichtig, oder jeder Kunst, jeder Richtung. Es muss korrespondierende Mitglieder geben, Ehrenmitglieder. Im Grunde kann man sagen, und das wusste auch Leibniz, hat er das Modell von Paris und London übernommen. Und in der Tat fallen ja hier, das sieht man auch bei Neugründungen, gar nicht viele andere Möglichkeiten ein, wie soll man eine solche Institution rein äußerlich anders ordnen. Es gibt Publikationen und selbstverständlich gehört der Fürst dazu und die Aufgaben werden im gemeinsamen Gremium beraten. Die finanzielle Absicherung, um darauf zurückzukommen, die dachte er durch Monopole und Privilegien zu sichern. Das heißt, der Fürst sollte der Sozietät Monopole geben. Im Falle Berlins war es das Kalendermonopol. Der Kalender wurde ja umgestellt in der Zeit und Kalenderverkauf war ein außerordentlich einträgliches Geschäft und in der Tat hat das die Akademie erhalten, aber es hat dann doch nicht viel eingebracht, weil man sich nicht daran hielt. Das ist das Problem des wenig durchgebildeten frühmodernen Staates, dass ja Gesetze übertreten werden, dass man wie in Neapel bei Rot selbstverständlich durchfährt, beispielsweise, nur um sozusagen das zu konkretisieren. Privilegien natürlich wollte er auch haben, das war schon schwieriger, weil der Staat oder der Fürst nicht daran dachte, eigene Einkommensquellen im Interesse der Akademie aufzugeben. Er wollte Steuern indirekter auflegen lassen, all das kam natürlich nicht zum Tragen. Er dachte sich ferner, dass die Erfindungen, die in der Akademie gemacht werden, ökonomisch ausgenutzt werden zugunsten der Akademie selbst. Das ist in der Tat der probateste Vorschlag, nur dass die halt häufig zunächst ausblieben. Daran mangelte es in der Anfangszeit. Also diese Vorschläge weichen eigentlich nicht entschieden vom Herkömmlichen ab. Sie sind vernünftig und es wurde auch einiges dadurch bewirkt. Aber ich sagte es schon, die Akademie bleibt auch im 18. Jahrhundert in ständiger Geldnot, wie der Staat selbst. Im 19. Jahrhundert, nachdem sich der Wissenschaftsbegriff geändert hat, kommt hier natürlich eine neue Haltung des Staates gegenüber seinen Institutionen, wird eine bessere Absicherung erreicht. Das hierzu. Versucht man nun gleichsam abschließend einen wertenden Überblick sowie eine Einordnung der Leibnizischen Sozietätspläne zu geben, so müsste deutlich geworden sein, dass die Sozietäten, zunächst deutlich, integraler Teil, ja notwendiges Mittel im Rahmen des Leibnizischen Selbstverständnisses waren. Auf vernünftige, harmonische Ordnung hin angelegt, wie es die Welt und der Mensch sei, alles, was in der Welt sei, habe der Mensch die Aufgabe, die ihm von Gott vorgegebene und aufgetragene Ordnung zu stützen und ständig zu vervollkommen. Vernunft und Wissenschaften seien dazu die geeignetsten Gaben, mit denen dies klar erkennbare Ziel zu verfolgen war, und Leibniz ging in einem Plan sogar einmal so weit, dass er sagte, selbst der Papst kann dazu treten, dann wird die katholische Religion nur umso besser und vernünftiger sich ausbreiten können. Er hält ja nichts von der konfessionellen Spaltung. In gelehrten Sozietäten, in denen, und das muss man ja sehen, gleichsam eine Arbeitsteilung in enzyklopädischer Absicht eingetreten waren, man das gesamte Wissen erfassen sollte, dort könnten die zuverlässigsten Anleitungen zur allgemeinen Wohlfahrt und Glückseligkeit erstellt werden. Sozietäten sollten die wissenschaftliche Handreichung für alle Bereiche menschlichen Zusammenlebens geben. Sie sollten, und das geht viel weiter, Vorschriften machen, das Richtige verordnen. Sie sollten, indem sie das Wissenswerte sammeln, aus den Büchern, die ja viel zu umfangreich geworden sind, zusammentragen, die Menschen befähigen, gemäß der Vernunft zu leben. Sie sollen die Akademien von daher heilen, helfen, sichern. Sie sollen die Politik begleiten und bestimmen. Da vernünftige Prinzipien, denen ja immer zugrunde liegen, und das ist ja dem Menschen möglich, sie zu erkennen, durfte ein Ergebnis erwartet werden, wie es Leibniz in der Tat sich erwartet hat. Es durfte angenommen werden, dieses Verfahren sei realistisch. Seiner selbst jeweils gewiss durften die Verantwortlichen, sprich die Gelehrten der Sozietät und der ihr präsidierende Herrscher erwarten, dass ihre Anordnungen und Erkenntnisse das Wohl der Menschheit zu befördern in der Lage sei. Und dem entsprach, dass natürlich Zensur durch die Sozietät ausgeübt wird. Sie erlässt Vorschriften, wie ich sagte, Verordnungen, ja, Befehle. Es wird alles festgelegt. Und zwar im Interesse des harmonischen Daseins der Menschheit. Das war vernünftig und unabdingbar. Nun, Leibniz erkannte in diesen seinen Vorstellungen keinerlei Diktat. Er erkannte darin die Vernunft der Sache, der göttlichen Ordnung selbst. Allgemeine Wohlfahrt, Armenvorsorge, Altersvorsorge, Krankenvorsorge, wirtschaftliches Wohlergehen, Zufriedenheit einschließlich sinnvoller geistiger Erbauung konnten auf diese Weise aufs Trefflichste gewährleistet werden. So zumindest die Schlussfolgerungen und die Absichten seiner Sozietätspläne. Es liegt auf der Hand, dass Leibniz insoweit Vertreter eines uneingeschränkten Absolutismus sein musste. Eines von Vernunft geleiteten freilich, aber inwieweit das ein eingeschränkter ist, sei dahingestellt. Die politische Form, die seiner Zeit, also Leibniz-Zeit, so eigentümlich und selbstevident war und die in Ludwig XIV., die auch für Leibniz beherrschende und typische Figur erkannte, bestimmte insoweit sein Denken nachhaltig. Und er verfolgte, wie ich sagte, das ältere Ideal eines Philosophen oder gar Theologenkönigs in jüngerem Gewand. Seine Sozietätspläne passen denn auch vielfach in die seit Plato immer wieder aufgelebte Vorstellung einer durch Vernunft, Wissenschaften und gelehrte Maximen geleiteten Welt. Dass Leibniz diese seine Vorläufer kannte, ich nannte außer Plato bereits Thomas Morus, Bacon, Campanella, ich verwies auf religiöse Orten, insbesondere die Jesuiten, oder auf die italienischen und französischen Akademien, die Royal Society, wie auch die niederländischen merkantilen und gelehrten Gesellschaften. Ich könnte noch auf Joachim Jungius, Valentin André, Erhard Weikel, Comenius verweisen, mehr Namen, die im deutschen Bereich bekannt sein dürften. Nun, dass Leibniz die Kante auf ihnen aufbaute und von ihnen lernte, ist deutlich und verwundert bei seinen weit gespannten Kenntnissen kaum. Er nutzte diese Traditionen auf die für ihn und sein Denken fruchtbarste Weise, gab der Akademiebewegung, falls man das einmal so sagen kann, jedoch eigene und bezeichnend modifizierende Impulse. Der Zwangscharakter der Leibniz-Vorstellungen eignete oder anders gewendet, der ihm keineswegs fremd war und uns heute bedenklich vorkommen muss, war zu seiner Zeit begreiflicherweise wenig störend. Ein Diktat der Vernunft, der wissenschaftlichen Erkenntnis war und konnte keines sein, und dies ist schließlich immer noch so für alle diejenigen, die genau wissen, was das Heil der Menschheit ist und wohin der geschichtliche Weg geht bis zum heutigen Tag. Nur im Zeitalter des Absolutismus hat das eine größere historische Berechtigung als heute, wie ich annehmen möchte. Versucht man nun, das in der Tat abschließend, die Eigenart der Leibnizschen Pläne und in gewisser Weise auch die Wirklichkeit der Berliner Gelehrtensozietät zu charakterisieren, sie der allgemeinen europäischen Entwicklung einzuordnen, so könnte man etwa Folgendes sagen. Die im Humanismus in Italien für die Neuzeit wiederentdeckte Akademie sollte, so war auch mein Eindruck, was ich gestern vor dir hörte, das gemeinsame gelehrte Gespräch Gleichgesinnter ermöglichen, in einer vorhandenen Öffentlichkeit. Die Indienstnahme, das hörte ich nicht, dieser Akademien durch Fürsten im 16. Jahrhundert, man denkt an das Schicksal der Florentiner durch die Medici, änderte begreiflicherweise dann diesen ihr ursprünglichen Charakter bis hin zu einer völligen Unkenntlichkeit. Wenn die Sozietät oder die Humanisten nur in Fürstenlob ausbrechen dürfen, ist natürlich der ursprüngliche Ansatz verfälscht in gewisser Weise. Nun, die italienischen Akademien verkümmerten denn auch zum Teil aus diesem Grund, wie ich meinen möchte. Es kam dennoch erneut zu Akademiegründungen, heute Morgen haben wir ja ein sehr schönes Beispiel gehört. Die bauten auf der humanistischen Idee auf, wenn auch jetzt, und das scheint mir ebenfalls, wurde das heute Morgen gesagt, ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, ein anderes Motiv ausschlaggebend war. An den Universitäten konnten die neuen experimentierenden oder auch die neuen, generell gesagt, naturwissenschaftlichen Disziplinen nicht Fuß fassen. Irgendjemand nannte das Beispiel, ich glaube, Sie waren es sogar, der beiden Mathematiker, die sogar ablockten, dass die Neuen hinkamen. Natürlich wurde das weitergelehrt im Rahmen der Grundausbildung, aber auf die traditionelle und nicht die neue Weise, wie sie sich im späten 16. und 17. Jahrhundert dann Bahn zu brechen begann. Hier, das gibt Gründe für neue Akademiegründungen. Das sind Anlässe für neue Akademiegründungen. Und diese Akademien verstanden sich selbst zum Teil, wie wir bisher hörten, als Träger, Vermittler naturwissenschaftlicher Kenntnis. In der Royal Society in England geht man sogar so weit, bezeichnenderweise, die Royal Society wird ausschließlich auf naturwissenschaftliche und experimentelle Fächer festgelegt. Es ist untersagt, zum Beispiel über Politik, über allgemein humane Dinge zu sprechen. Selbstverständlich ist ganz klar, im 17. Jahrhundert in England war nur so überhaupt das möglich, und zwar vom König auch damals untersagt. Auch in Italien, und darauf möchte ich nochmal verweisen, folgten die Akademien, diese neuen oder auch alten, im 17. Jahrhundert dieser eingeschränkten Ausrichtung. Auch das wurde heute Morgen gesagt. Das war es ja, was es Kuriengeistlichen ermöglichte, Mitglieder von Akademien zu sein. Man verschrieb sich dem naturwissenschaftlichen Experiment oder der Naturbeobachtung dieser Art Forschung, wie man meinte, dass es sei, ohne dass das öffentliche Leben, insbesondere die Religion, die Gläubigen draus im Land davon tangiert zu werden brauchten. Eingeweihte, nämlich die Akademiemitglieder, blieben unter sich. Die Allgemeinheit wurde nicht erreicht, der Glaube nicht gestört. Deswegen tangiert es auch nicht, wenn die Akademie wieder einging, wenn jemand starb. Das hing an diesen Personen, nicht an der Institution, weil auch die Ausrichtung eine andere war. Nun, mittlerweile haben wir auch in Frankreich Akademien, die Gründungen Richelieus und Colberts, die französischen Akademien hinwiederum, sollten gerade entgegengesetzt dieser Absicht wirken, denn die sollten Frankreich, dem Königreich, dem Königtum nützlich sein, Gutes bringen. Sie sollten der Politik dienen, nämlich all das leisten, was Colbert sagte, was die Sorbonne nicht mehr tat und nicht mehr vermochte. Ehre und Ruhm des französischen Königtums mehren und verkünden. Leibniz nannte das die französischen Akademien, die ja auch degeneriert sind, werden vom König bezahlt. Nicht wahr? Und wes Geld, wes Brot ich esse, das lob ich Sinn. Leibniz ist nun mit seinen Modellvorstellungen eher dem Letztgenannten, dem französischen, der französischen Tendenz gefolgt. Freilich im Konkreten blieb er entschieden absichtsloser, was nicht zuletzt daran natürlich liegen mag, dass das Reich und seine Territorien kaum geeignet schienen, dies französische Muster zu übernehmen. Wenn Sie in Padua oder in Florenz oder in Erfurt oder Mainz eine Akademie gründen, ist das was anderes als in Paris oder London im 17. Jahrhundert. Das ist selbst evident. Nun, Leibniz ließ seinen französischen Vorstellungen zum Teil folgten, dennoch seinen Universitäten einen entschieden größeren Freiraum. Er nahm ferner, und das ist der entscheidende Unterschied zu dem, was wir bisher gehört haben, er nahm alle Wissenschaften und alle Tätigkeiten als Inhalt der Sozietät auf und er verwies sie auf nutzbringende, der Menschheit, nicht dem Einzelstaat dienende und sie verbessernde Aufgaben. Es sollten dazu die Tugend nicht zuletzt gefördert werden. Es sollte ein ethisch-moralischer Impuls gegeben werden. Er ließ die Sozietät ohne staatliche Aufsicht. Sie sollte sich selbst durch ihre Mitglieder und durch die Vernunft regieren. Leibniz' Vorstellungen verdankten also fraglos den früheren Akademien und den früheren Schriften wichtige Anregungen. Er fügte aber, so möchte ich mich abschließend wiederholen, höchst eigene und, wie ich meine, zukunftsträchtige Überlegungen hinzu. Ich danke Ihnen. Wir haben piuttosto die Theorie del Gioco der Praxis. Le virtù etiche sono mezzo per la sciopia. E questa è una cosa. D'altra parte, alcuni storici contemporanei tedeschi della filosofia, Hans Meyer, Manfred Riedel, Petersen, hanno parlato di una continuità della concezione della filosofia pratica classica, almeno sino a Wolf, filosofia pratica. Ora la domanda è questa. Questa concezione originale di Leibniz e la sua fondazione di un'accademia è rivolta contro la concezione della filosofia pratica corrente nelle università tedesche o no? Quindi si può vedere una opposizione non solo delle scienze naturali, ma anche della scienza morale? Haben Sie verstanden? Ja, es waren ja zwei Fragen von Herrn Natali. Einmal der Hinweis, dass der Begriff des Praxisbezugs sich auch bei Leibniz in Termini Classici, also in der klassischen Terminologie der theoriebezogenen Praxis, sich abspielt. Und zweitens die spezielle Frage, weil es ja eine Kontinuität der Philosophia Practica Classica gibt. Die Frage, ob Leibniz, oder vielleicht haben Sie es sogar noch besser verstanden als ich, die Frage nach der Stellung, nach der Position von Leibniz zur Philosophia Practica an den Universitäten der Zeit, vertreten etwa in Christian Wolff. War das? Ja, ja. Ja. Meine Frage war nur eine. Nur eine. Ich wiederhole kurz die antike Konzeption. Ja. Dann, ich sage dir, diese Konzeption nach Meyer, Riedel und so weiter ist in die deutsche Universität. Geht eingedrungen, ist vertreten dort. Ja. Die Frage Leibniz wird neu machen. Ja. Also Ransetzung. Ja, der Philosophie soll ich der gleich, Universität. Ja. Ja, das kann ich relativ kurz beantworten, das ist in der Tat so. Die Kontinuität wird, glaube ich, von den Autoren zu sehr betont. Die zeitgenössische Philosophia Practica Lehre zu Leibniz' Zeit ist so unoriginell und so unprätentiös, dass Leibniz außerhalb der Universität ist, er diskutiert gar nicht mit der Universitätslehre. Er steht, das würde ich auch sagen, durchaus in der älteren Tradition. Ob sie zu Wolff hinführt, bin ich etwas anderer Meinung, bin ich skeptischer. Nur sie bricht ab, sie führt nicht zu dem, sie wird nicht fortgesetzt. Denn an der Universität ist die neue Philosophia Practica Lehre, die dann von Thomasius, die keine mehr ist. Ja. Das nur als weil das ist ein Spezialproblem. Ha risposto che il problema forse si pone in un modo lievemente diverso, la filosofia pratica dell'università era cosa di pretese così ridotte che Leibniz non aveva probabilmente bisogno di prendere eccetera eccetera. È anche vero che egli ne stava al di fuori e poi si pone, ma non ho capito bene qui, il problema di Thomasius. Sì, damit hat es eigentlich aufgehört, die große Tradition der Philosophia Practica an deutschen Universitäten. Thomasius rappresenta già la cessazione della tradizione della filosofia pratica all'interno dell'università, sanzione quindi di una realtà che era già di per sé estremamente debole e fragile. C'è il professor Basoli. Sì, io volevo soltanto osservare tre punti, semplicemente. Prima di tutto il tema dell'armonia del mondo, che è fondamentale, Leibniz è diretta derivazione della cultura italiana del Cinquecento, certamente. Io penso che proprio lui abbia avuto molto presente Francesco Giorgiovelli. Per il tema. Purtroppo il libro di Foster finisce l'analisi del topos dell'armonia mondiale. Scusa, di Spitzer, ragione, dottor Foster. Di Spitzer proprio quando diventa interessante. Forse bisognava che diventasse un po' più Lovejoy. Ma insomma il tema dell'armonia mondi è un tema fondamentale, direi. Leibniz è veramente centrale e stabilisce la connessione tra enciclopedismo, visione finalistica del mondo, concezione dell'onore di Dio e poi anche l'istituzione accademica. L'accademia è proprio lo strumento dell'armonia. No? E il secondo punto, l'importanza del diritto nelle accademie e poi anche nella visione del mondo. In fondo, per molti aspetti la visione che Leibniz ha del mondo è una visione giuridica, una visione la giurisprudenza universale, no? E non a caso l'inizio della sua visione enciclopedica è proprio il metodo giurisprudenza. No, metodo. Sì, anche nel jus naturale. Jus naturale. Quindi sì, questo concetto di una legislazione universale per cui il diritto è un elemento centrale. E questa è la differenziazione dalle accademie, dove abbiamo visto che il diritto aveva poca parte. Certo. Mentre ora il diritto è la cerniera del sistema giuridico. Sì. E ultimo punto, allora, l'importanza, di, è stato giustamente sottolineato, la novità dell'Accademia Totale, perché e in questo c'è un richiamo, in fondo a me pare, proprio alle tradizioni enciclopediche rinascimentali e in fondo proprio all'idea della pace universale e della concordia pichiana. Una delle grandi fonti di Leibniz per me è Cusano. Cusano, sì, e naturalmente Cusano, la linea che va Cusano, poi Comenio, naturalmente, e Alster del Comenio, questi temi, la gloria di Dio, insomma, l'unificazione della. Alles verstanden? Ja. Ja, ich kann dem nur zustimmen. Das ist, und Leibniz. Kante, natürlich die auch erwähnt, weil Cusanus kennt er. Non c'è che da essere d'accordo. Sono elementi che si aggiungono e confermano e che erano impliciti in parte nel discorso. Es ging um, für einige, es ging um die Frage oder Feststellung, dass Leibniz die Tradition des Harmoniegedankens und auch des Friedensgedankens kennt, der von Cusanus dann über Comenius führt, also dass er in dieser Tradition steht. Und der andere Hinweis von Herrn Vasoli bezog sich auf die Bedeutung des Naturrechts im 17. und 18. Jahrhundert. Professor Ziegler. Ich habe zwei ganz kurze Fragen. Die eine ist, Sie wiesen ja darauf hin, dass Leibniz sehr viele Pläne von Akademien entwickelt hat für deutsche Länder, für ausländische, also sich jahrzehntelang damit beschäftigt hat. Gibt es eine Entwicklung in seinen Akademiegedanken oder ist das vollkommen gleich? Oder hat er vielleicht gewisse Entwicklungen im Ausland oder auch in Deutschland selbst, bei der Berliner Akademie, mit einbezogen, um zu einer weiteren weiteren fortschrittlichen Akademiegedanken zu kommen? Das ist die eine Frage. Und die zweite ist, Sie sagten, es sei ihm letztlich gleich gewesen, wo die Akademie steht. Berlin bot sich halt an, es bot sich ja auch Petersburg an. Ist es nicht doch so, dass er eigentlich am liebsten eine, wie man es öfters liest, Reichsdeutsche Akademie in Wien geplant hätte, ein nationales Instrument, eine gesamtdeutsche Akademie, also ein nationales Instrument, etwa wie gewisse andere Staaten oder die Banken und England. Das hatten das meine beiden Fragen. Sono due le domande. Devo, avevo in questo profitto per dire che mi ero dimenticato di una cosa, che proprio al principio il professor Hammerstein aveva anche sottolineato una serie di affermazioni di Leibniz, dove Leibniz rivendica ai tedeschi una serie di attitudini specifiche d'ordine razionale per la promozione delle accademie rispetto alla tradizione precedente. Le domande del professor Ziegler sono: entro tanti progetti che Leibniz appresta per diversi principi e paesi, si può in questo caso vedere uno sviluppo nel quale è anche, per così dire, assorbito un eventuale sviluppo di accademie di altri che si danno in altri paesi? In secondo luogo, nella idea di queste accademie non vi è anche un'idea, se ho capito bene, di un'accademia nazionale, sì, che prevede anche una relazione con tutta la tradizione del Sacro Romano Impero? Ich kann relativ kurz darauf antworten. Es gibt eine Entwicklung. Ich habe das weggelassen. Entscheidend ist die Reise nach Paris, also 1672, weil er zum ersten Mal eine Akademie sieht. Er kannte ja keine, nur aus der Literatur. Und ab da werden seine Pläne realistischer. Nicht mehr so menschheitsbeglückend generell, sondern über das Mittel der Einzelsozietät. 1672. Ja. Also ab dann, als er nach Paris geht und England, er sieht ja dann die Pariser und die Royal Society und in den Niederlanden lernt er gelehrte Sozietäten kennen, da ist er realistischer. Ihre zweite Frage nach dem Standort, er hat sehr viele Standorte oder Pläne für viele Akademien entworfen. Sein Ideal wäre gewesen, die Akademie in Wien beim Kaiser als dem Oberhaupt der Christenheit, aber Leopold hatte, wie er meinte, Besseres zu tun, sein Geld zu verwenden. Türken. Eine Pension gesagt. Sehr mäßig. Und sie kam selten. An sich würde er schon in Wien für Leibniz, wie er einmal sagt, ist es immer schwer, einen Herrn zu finden. Das muss man ja sehen. Er hat sich immer beklagt, dass er nicht die idealisch gesinnten Fürsten hatte. Und so kam es zu Berlin, einem Loch in der Landschaft damals, zu einer Akademiegründung, weil der Fürst dazu. La risposta alle due domande suona così. C'è uno sviluppo in Leibniz e c'è un punto di cerniera in questo sviluppo. È il viaggio di Leibniz a Parigi nel 1672, cui si aggiunge la visita a Londra alla Royal Society e poi di nuovo. È qui che Leibniz passa da un disegno meno reale a un disegno più reale. Prima le sue conoscenze sono soltanto da ciò che è stato scritto, da quel momento ha davanti a sé qualche cosa di preciso e anche i suoi piani tendono a diventare più evidenti e più definiti. È vero, fra tanti piani, fra tanti progetti, Leibniz ha in mente un'accademia ideale. La vera accademia dovrebbe avere sede a Vienna e dovrebbe essere l'accademia che emana dall'imperatore. Purtroppo Leopoldo aveva cose migliori da fare e quindi da Vienna si dovette passare in una terra un po' più desolata che era, anche se destinata a cose illustri, Berlino. Va anche aggiunto che Leibniz si lamenta sempre di non trovare il principe capace di realizzare queste possibilità. Il principe ideale è per l'appunto, per definizione, un principe ideale, un fantasma. Sì. Dann Herr Kraft, Herr Professor Kraft. Professor Kraft, dico Hofröck. Benissimo. Der bedeutet natürlich zu dieser Zeit etwas anderes, als wir uns in der Regel auch verstehen, und bezieht sich direkt auf die Akademie Naturrecht Kuriosum. Ja. Das heißt, auf solche, die nur Wissbegierde haben, die nur Neues über die Natur erkennen wollen, ohne es anzuwenden. Und dagegen wendet Leibniz sich an. Ich hatte in meinem Vortrag ausgeführt, dass Leibniz trotz aller schönen Ideen ja fast auf dasselbe hinauslief wie das, was er in anderen Akademien vorwarf, nämlich bloße Diskutierklos zu sein. Das heißt, ein reiner Plan, die Realität doch nicht zu verwirklichen, denn was ist aus seinen Plänen geworden? Es bestand eine Stelle in einem Observatorium, wo man versuchte, diese Kalender zu machen. Und die Anwendungen sind ja in der Berliner Akademie auch nach der Reform von Viktor Frankl nie in Frage gewesen. Ich habe ausgeführt, dass dieses Programm, das vom Staat oder Obrigkeit offensichtlich nicht durchgeführt werden konnte, jetzt von Bürgerinitiativen, wie ich es genannt habe, von Städten ausgeht, in den gemeinnützigen Gesellschaften, patriotischen Gesellschaften, die haben dieses Programm aufgenommen in die Wirklichkeit umgesetzt im Laufe des 18. Jahrhunderts. La domanda del professor Kraft riguarda innanzitutto la nozione di curiosità, rifacendosi proprio la formula del natura curiosorum. La curiosità è ciò che viene contemplata senza essere trasformata in funzione pratica e quindi c'è proprio una netta separazione. Quanto poi al problema dell'Accademia Berlino, eccetera, va osservato il problema dell'osservatorio in rapporto alla emanazione dei calendari, e qui va anche aggiunto che le accademie patriottiche del XVIII secolo sono quelle poiché in pratica portano avanti questo che è l'aspetto concreto di un progetto leibniziano. Professor Dickerhoff. Ich kann Herr Kraft Ihnen nur zustimmen. Ich würde auch sagen, es sind soziale, utopische Pläne. Ich meinte, oder beziehungsweise ich betrachtete meine Aufgabe darin, an diesen Plänen sozusagen abzumessen, was als Idee vorhanden war, was schon in der Realität ist da überhaupt nichts draus geworden. Punto. La relazione era in rapporto alla idea, restava in parte in secondo piano tutto il problema del suo diventare realtà. Professor Dickerhoff. Wie ich schon ankündigte, habe ich einige Fragen, die jetzt anschließen können an das, was Herr Kraft gesagt hat. Der Vortrag ging mehr oder minder aus von den Gegenübersetzung der veralteten Universität und der modernen Akademie. Ich glaube, wir sollten einen dritten Begriff des Themas in Gespräch bringen. Wir haben Società gehabt bis jetzt als die Gelehrte, als die gebildete Vereinigung mit der Conversazione Civile. Das hat Leibniz völlig eliminiert, das kommt bei ihm nicht mehr vor, wie auch Herr Hammerstein sagte. Società bei Leibniz, und das scheint mir wichtig zu sein, meint den strengen Staatsbezug der Akademie. Die Akademie will sozusagen das Zentralhirn des Staates sein. Darauf weisen ja wohl alle Planungen hin, die ansetzen etwa beim Bücherregal, dass der Erzbischof von Mainz sich aneignen soll, eine Zentralbibliothek des Reiches, analog ein Zentralarchiv des Reiches, eine Zentralstelle für die für technische Erfindungen, eine Zentralstelle für Kirchengeschichte der Neuzeit, Fortsetzung der Magdeburger Zenturien, Zentralstelle für eine Reichsgeschichte und so weiter und so fort. Die Akademie also in Bezug auf Societat im Sinn von Staat. Die Akademie als ein, nennen wir so, ein Intelligenzministerium des Staates. Damit komme ich, Ihre Hinweise gingen in diese Richtung, da sind wir uns einig. Dann aber verschieben sich die zwei anderen Begriffe Universität und Akademie. Und ich stelle als These auf, Akademie ist nicht sowohl Universitätskritik als Staatsreform. Ich möchte das nur ganz kurz andeuten mit zwei oder drei Bemerkungen. Die Akademie von Leibniz ist natürlich keine enzyklopädische Anstalt. Dass Leibniz universalistisch denkt, steht außer Debatte. Aber selbstverständlich gibt es keine Theologie und keine Jurisprudenz in dieser Akademie. Die Fächer sind selbstverständlich der Universität überlassen, wo sie hingehören. Akademieplanung nicht Universitätskritik. Einen weiteren Gesichtspunkt möchte ich jedenfalls kurz andeuten. Leibniz hat für die Berliner Akademie, der Akademie, ein Stipendientesorat, eine Gesamtleitung der Stipendien des Landes beantragt. Er hat sie natürlich nicht bekommen. Das ist eine andere Sache, da komme ich gleich noch kurz mit einem Wort drauf. Was sagen will, die Akademie soll Bildungspolitik betreiben, aber diese Akademie eliminiert nicht die Universität, sondern regularisiert die Vorbildung zur Universität. Die Akademie will nicht die Studenten von der Universität wegziehen, sondern gut ausgebildete Studenten auf die bestehende Universität. Fachschule. Auf die bestehende Universität schicken. Das ist ein weiterer Gesichtspunkt, den ich jedenfalls ganz kurz andeuten wollte. Die Sache ist folgende. Leibniz plant eine Akademie als Zentralgehirn des Staates ist in keinem Land, wie Herr Graf auch angedeutet hat, realisiert worden. Die Fürsten hielten sich ihre Akademien als Luxusbereich in gewissem Umfang. Die Entgegensetzung, sozusagen die Akademie wurde, die Leibnizische Akademie wurde zu einem bloßen Gelehrtenverein, weil sie von den Fürsten nicht als politisches Zentralgehirn geliebt und angenommen wurde. Und erst nach den Leibnizischen Plänen konnte eine Entgegensetzung von Universität und Akademie, wie sie in Deutschland im 18. Jahrhundert häufig ist, Platz greifen. Erst danach, nach dem Scheitern der Leibnizischen Pläne, kommt diese Auseinandersetzung, wie verhalten sich Universität und Akademie zueinander. Wenn meine gegebenermaßen kühnen Aufstellungen eine Richtigkeit für sich haben, bleibt als Konsequenz für das Seminar hier, dass Akademie nicht eine Universitätskritikbewegung ist und folglich, dass Akademiebewegung immer untersucht werden muss im allerengsten Zusammenhang mit Universitätsgeschichte. È molto complicato. Dunque, c'era nell'esordio del professor Hammerstein una specie di contrapposizione implicita o esplicita tra l'università invecchiata e l'accademia nuova. Ora su questo bisogna intendersi un poco meglio, dice il professor Dieckerhoff. È certo che per Leibniz è finita la formula della conversazione civile e che è proprio importante, a parte le ragioni semantiche, la parola Gesellschaft, la parola società, che serve a indicare la funzione altrove dell'Accademia. Perché non c'è dubbio che primario nel discorso di Leibniz è il rapporto, il riferimento allo Stato. E insieme al riferimento allo Stato, la funzione sempre parallela a quella dello Stato della centralizzazione. Leibniz parla di biblioteca centrale, parla di archivio centrale, parla di luogo centrale per le scoperte, parla di raccolta centrale nella continuazione delle di Magdeburgo. Non c'è dubbio che lo Stato, come punto di riferimento dell'Accademia, connota l'Accademia di Leibniz come un ministero della cultura o dell'intelligenza. Ma a questo punto allora bisogna tirare delle conseguenze e chiedersi che cosa succede nella diade dei termini università-accademia. A questo punto tutto il discorso di Leibniz importa come conclusione che egli non tanto esercita una critica nei confronti dell'università, non pensa all'Accademia come il modo di manifestarsi di una critica alla società, alla università, quanto comporta invece l'idea, la premessa e la conseguenza di una riforma dello Stato. È così evidente, dice il professor Hammerstein, che in questo piano globale dell'Accademia Leibniziana non sono contemplate né la teologia né la giurisprudenza, che restano invece appannaggio della università. Allora bisognerebbe dire che il progetto di riforma leibniziano, implicito nella sua idea di Accademia, è una politica della cultura che non tanto coinvolge il piano dell'università quanto i piani precedenti all'università. Si tratta, in altre parole, di creare le premesse giuste con scuole che portino all'università in maniera adeguata. E qui la professoressa Böhm aggiungeva allora proprio Fachschulen, scuole quasi nell'ordine specialistico professionale. È anche vero che i principi non raccolgono questa ipotesi. Di qui allora accade che le società dei dotti restano semplicemente delle società senza queste destinazioni così piene e politicamente così incisive. È a questo punto allora che comincia il problema della dislocazione tra un'accademia e università. Qui sì allora che si pone la questione di ciò che è invecchiato e della critica alle istituzioni. Tuttavia, per ritornare allora al tema generale o a uno dei temi generali del nostro incontro, bisogna allora dire che non possiamo studiare le accademie unicamente come critica o alternativa all'università. Dobbiamo invece studiare l'Accademia come momento di una storia più ampia che è in primo luogo storia delle università. Ja. Ich will es kurz machen, es ist ein sehr weites Feld, fangen von hinten an, Ihre Gegensetzung, Entgegensetzung, Universität, Akademie im 18. Jahrhundert. Ist ein typisch deutsches Problem, gibt es außerhalb des Reichs nicht. Im übrigen Europa sind auch im 18. Jahrhundert die Universitäten völlig daniederliegend. Das ist wie im 17. Jahrhundert, ohne dass ich irgendwelchen Forschungen vorgreifen möchte. Aber die Verjüngung der Universität und der Wissenschaften ist in Deutschland, weswegen dann ja auch folgerichtig das Berliner Modell dort kommt. Das Zweite, und das ist natürlich nun sehr weit, und das kann ich nur Hypothese entgegensetzen, das heißt, wobei ich hoffe, etwas weniger hypothetisch zu sein. Ich glaube nicht, dass nach Leibniz es stimmt, dass Theologie und Jus nicht in der Akademie sind. Theologie ist das, was Leibniz tat, nichts anderes. Die Theologie gibt es ja in non dieser... Proprietari. Bitte? Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. Non proprietari. Leibniz schreibt natürlich auch theologisch, aber was er schreibt, ist ja nicht. Er schreibt nicht als Theologe. Nein, aber eher seine Philosophie ersetzt die Theologie, sie beweist Gott, sie brauchen keinen Theologen. Sie ersetzt nicht die Theologie. Doch, nach Leibniz ja. Und das Jus, das bestimmt ihn, das hat auch Herr Vasoli vorhin gesagt, zu Recht, selbstverständlich ist seine Philosophie auch Jus. Und er wirft ja einen Idealplan der neuen Jurisprudenz, wobei die Ausbildung der Jurisprudenz an der Fachschule ist. Da gebe ich Ihnen, also an der, dazu kann man die Universität gebrauchen. Er will nicht die Universität ersetzen, sondern die Akademie hat ja einen ganz anderen Zweck. Nicht wahr? Da stimme ich mit Ihnen überein, da kann ich nur sagen, also wie Sie haben es formuliert, das Hirn des Staates ist genau richtig. Wobei natürlich bei ihm, das würde ich wieder sagen, da stimmen Sie mir auch sofort zu, dass natürlich sozusagen nicht der Staat gemeint ist, sondern eine vernunftgeleitete Öffentlichkeit. Und da wäre meine Frage, ob nicht die zivile Konversation über diesen Weg erreicht wird. Das heißt, im Reich gibt es keine Öffentlichkeit. Sie ist nur an Universitäten oder in Akademien. Sie besteht sonst nirgendwo. Und das, wie er sagt, ich lebe nicht in London oder in Paris. Die nennt er nun, wo er war. Er hätte auch sagen können, Amsterdam. Er hätte unter Umständen sogar, na nicht Rom, Mantua hätte er doch mit Moratori, das hat ihm gut gefallen. Dass Öffentlichkeit ist, in Hannover ist eben nichts außer Pinkel und Kohl. Ja, darunter leidet er, das muss man die, ich bitte um Entschuldigung, das, ja. Dunque, per, das ist schwer übersetzbar. Ja, il primo problema, bisogna tenere conto che la situazione tedesca è notevolmente diversa dalla situazione degli altri paesi, quindi nel giudicare del livello dell'università bisogna tenere conto di questa distinzione. Quanto alla seconda ipotesi, professor Hammerstein risponde, ci muoviamo nel mondo delle ipotesi, cercherò di rispondere in modo un po' meno ipotetico e osserva che non è propriamente vero, forse la cosa è un po' più complessa, teologia e diritto sono in realtà dentro l'idea di Leibniz, l'Accademia di Leibniz, perché sono dentro il pensiero di Leibniz. Teologia è, da un certo punto di vista, la filosofia leibniziana che sostituisce la teologia, diritto, il diritto, e il professor Hammerstein si richiama a Vasoli, è un'altra delle nozioni importanti secondo cui si costruisce tutto il discorso leibniziano. Qui è nata una serie di scambi che non so più se sono nel pubblico o nel privato, e in questo caso il mio orecchio e la mia incapacità interpretativa possono trovare una piccola giustificazione. Ma questi erano gli elementi fondamentali della risposta. Benzoni. Ah, non era. C'è Gherardi, poi Röttgen Müller. Gherardi. Chiedo scusa, signorina, c'è un rapporto così diretto che l'oggetto fa pressione sulle persone. Steht ja noch gerade jetzt der letzte Satz. Warum, dass eben diese Akademiebestrebungen von Leibniz das Hirn des Staates und sie haben dann verbessert eine vernunftgeleitete Öffentlichkeit sein soll. Meine Frage geht jetzt dahin, sollen Sie nicht etwa vielmehr eine vernunftgeleitete Öffentlichkeit im Reich inaugurieren, sie schaffen und somit integrierend wirken für dieses doch immer wieder politische Hauptproblem von Leibniz, nämlich die Herstellung einer Reichseinheit. Man sieht ja deutlich in der Entwicklung von Leibniz, der noch 1667 als junger Jurist auf Pufendorfs Severinus Amon-Zambano vehement antwortet, das Reich sei ein Staat und als solches sei überhaupt keine Möglichkeit, es als irgendeine diffuse Föderation aufzufassen, aber dann später als Caesarinus plus Denerius geradezu zu einem Apologeten beinahe auch der Territorialstaatlichkeit wird, ohne zu beschreiben, dass dieses Reich besteht, dass er ja wohl letztlich doch als mystische Entität irgendwie auffasst, dass eben dieser scheinbare Bruch, den man in dieser Entwicklung des Akademiegedankens sieht, der Bruch, der so aussehen würde, dass von dem Globalkonzept der Reichsakademie schließlich rekurriert wird auf ein weniger globales, aber immer noch und damit natürlich realistischeres Konzept für eine territorialstaatliche Akademie, dass dieser scheinbare Bruch im Grunde nur, natürlich, das ist eigentlich nur eine Ergänzung, keine Kritik, bedeutet, dass hier zwei verschiedene Sichtweisen bestehen, nämlich die juristische und die politische. La conclusione del professor Hammerstein, che avevo quella parte l'avevo capita perché non c'erano ancora le ultime battute, che poi in parte erano anche mini, che quindi erano in un linguaggio internazionale nello stesso tempo privato, verteva sul concetto, ma dice, rispondeva il professor Hammerstein, forse più che Stato e statale, ripetiamo ancora il concetto di Öffentlichkeit. Il problema per Leibniz era quello ad Hannover di trovare un sistema di risonanze, si trattava di creare una circolazione con una reattività alla circolazione delle idee. E a questo proposito, e a questo si riattacca la considerazione del professor Rock, che dice: sì, riprendiamo il concetto di questa Öffentlichkeit, opinione pubblica, ma ripeto, bisognerebbe trovare una formula migliore, perché è più ricca, secondo me, la formula, è l'interpretazione settecentesca che dà opinione pubblica. Sì, diretta razionalmente, ma innanzitutto, almeno in un primo momento, per Leibniz c'è l'idea dell'impero, c'è l'idea di una grande entità. Questo lo si vede anche se lo si guarda nella sua attività di giovane giurista quando prende delle posizioni, e allora questa nozione di Öffentlichkeit deve essere, per così dire, articolata da un disegno massimo che dà nell'ideale a uno spostamento verso realtà territoriali nelle quali ancora resta il problema della Öffentlichkeit, ma siamo in una dimensione appunto più realistica, meno globale. Si tratta però di una precisazione all'interno di questo sistema. Signorina Gherardi. Sì, io volevo riprendere l'intervento precedente. Deve parlare adagio. È forte. È forte. Volevo riprendere l'intervento precedente per chiedere alcune specificazioni, nel senso che nel corso del mio lavoro mi è capitato di occuparmi del periodo viennese di Leibniz e dei contatti che Leibniz ha con i personaggi, con alcuni dei personaggi di corte e anche i massimi esponenti della politica di quel periodo. In particolare, quali sono gli anni, scusi, perché così... 1688-89, primo viaggio di Leibniz a Vienna. Lui scrive un progetto per il ministro dell'imperatore Strassmann, Tent Wurfweiler Biblioteca Universale Sedetta, che io ho guardato e mi sembrava che tutto questo progetto di biblioteca che si estende dal giuridico al politico, al geografico, al matematico, eccetera, abbia un centro propulsore molto importante che è quello del politico, dello Stato. Perché in fondo non a caso mi sembra Leibniz diventa anche una strana categoria per noi, quella del geografico-politico, proprio perché non trova una sezione in cui inserire determinati libri che sono sui geografici però servono anche direttamente alla politica, in cui inserisce alcune opere che non trovano un sistematore in altre categorie. Però a ben guardare anche il teologico, anche il giuridico, il politico naturalmente ovvio, ma anche il matematico, eccetera, hanno questa matrice di fondo, il politico. Il politico però nemmeno tanto il politico in senso universalistico, almeno così sembra, ma il politico orientato in senso metafisico, la politica asturgica del momento, e nemmeno quello di un fantomatico imperatore ideale al di sopra delle parti, quanto del principe della casa d'Austria che in quel determinato momento ha bisogno di determinati specifici strumenti. Non a caso Leibniz in quegli anni è in strettissimo contatto epistolare con quelli che erano i tecnici che andavano per la maggiore in quel momento, cioè i grandi mercantilisti, Spinola e Herbig per esempio, da una parte. Dall'altra uno strano personaggio che ricorre nelle varie categorie dei libri citati nel giuridico, nel politico, nel geografico, Comrie. I libri di Comrie sono quelli che ricorrono, a mio avviso, proprio anche così matematicamente, quelli che ricorrono con maggiore frequenza. Allora, non mi sembra un caso che proprio il fondatore della notizia repubblica, uno Staatenbund, sia con lui che riceve il posto d'onore in questo scritto leibniziano. Così come anche dal punto di vista strettamente politico, personaggi dei quali Lipsio, per esempio, quindi della concezione della politica come scienza e poi tantissimi altri, di cui non è il caso di parlare. E anche nelle lettere private che Leibniz scrive in questo periodo ai ministri, ma non solo a quelli, Leibniz contrappone al modello di studi tedeschi il modello di studi francesi, perché dice i francesi sono capaci di utilizzare la storia, che è la politica, sono capaci di utilizzare altre scienze, anche l'intuizione, e qui fa molto spesso riferimento alle Camere dell'Unione di Luigi XIV, mentre invece noi tedeschi non siamo assolutamente capaci di utilizzare le scienze in quest'ottica. Ecco, allora, cioè, sicuramente, almeno a mio avviso, in questo periodo di fine Seicento, e poi allora di contrapposizione a questo, Leibniz, oltre a mandare le truppe alle biblioteche, manda anche all'imperatore direttamente, ma voi non venendo ascoltato, il personaggio sott'ordine, piani per migliorare la situazione mineraria, piani per illuminare Vienna con un sistema meno dispendioso, eccetera. Allora, sicuramente per questi anni il legame scelta Stato, ma non Stato in senso utopico, in senso di Stato di come deve essere, ma Stato dato per indiscusso, insomma, Stato come forza motrice per uno sviluppo ben concreto tra quello economico. Bene, in questi anni il legame scienza-Stato è estremamente stretto, direi che è un binomio pressoché imprescindibile. Ecco, allora la mia domanda era, questo legame, io sono completamente ignorante sugli sviluppi successivi del modello di accademia, la vita, questo legame così stretto per questo periodo è successivamente anche lo stesso? Cioè, nel modello di accademia poi continua a persistere questo aspetto legale per cui non è possibile l'uno, non è possibile scelto senza lo Stato e viceversa. Haben Sie es richtig? Ja. Ja. Vielen Dank. Wenn ich gleich antworten darf, als ergänzender Hinweis darauf, was natürlich bei den Plänen nicht erwähnt werden konnte, dass Leibniz jeweils, wenn er versucht, seine Pläne zu vermitteln, höchst realistisch vorgeht. Und wenn Sie auch der Plan der Bibliothek, den gibt es auch als Sozietät, das fing in Mainz an, das hat er immer wieder bei Fürsten versucht, nebenbei als einzigen Ort, wo er es verwirklicht hat, bis zu einem gewissen Grad, aber verwirklicht fand, ist in Wolfenbüttel, wo die Bibliotheksordnung die alte humanistische des Herzogs ist, die wieder, wenn man so will, eine akademische ist. Und die Politik ist natürlich im Vordergrund. Da, wenn er Politik sagt, meint er Praxis immer und Praxisbezug. Und die Vorstellung natürlich, oder auch in seinen Briefen, wenn er dem Kaiser oder seinen Beratern, mit dem Prinzen Eugen verhandelt er viel, der ihn sehr stützt in seinen Plänen. Bei diesen Vorstellungen und Ratschlägen muss man natürlich, insofern ist das weniger zweckfrei als seine eher zwecklos oder absichtslos geschriebenen Akademiepläne, muss man immer bedenken, Leibniz sucht einen Brotgeber, einen möglichen, beim Kaiser. Er will die Akademie dort, deswegen redet er denen auch ein wenig nach dem Mund. Sie verwiesen zu Recht auf das von ihm häufiger ja auch benutzte Beispiel wie die Franzosen. Da sind ihm die Mauriner recht, da sind ihm aber auch sind ihm alle recht, ihre Geschichte instrumentalisieren zum Ruhm des Hauses. Aber Leibniz realisiert das nicht in Wien, wo es den Habsburgern vorschlägt, sondern in Hannover. Er schreibt die Geschichte des Welfenhauses, die erst später veröffentlicht wird. Da kommt er ja mit Moratori zusammen, sucht hier. Er ist ein großer Historiograf nebenbei und gewiss ist, er ist ein Polyhistor, nicht ein, wie wir sagen, etwas schnodderisch, ein Windhund oder in allen Dingen sozusagen obenhin vertraut, sondern er kennt sich aus. Er macht Erfindungen. Er ist Techniker, er ist Jurist, nur in seinen Akademieplänen, auch für Berlin, wo ihm das vorschwebt, dass man immer zum Nutzen der Menschheit tätig wird, hat sich das nicht realisiert. Insofern ist darin eine gewisse, also da, was Herr Kraft ja dann schon sagte, das, was die Akademien da Gutes leisteten, kann an Leibniz anknüpfen, ist aber nicht von ihm unmittelbar abhängig. Gleich noch Herrn Müller die letzte Frage betreten. Ja. Herr Müller. Müller. Herr Hammerschein. Oh, Entschuldigung. Ja. Müller und Kapitän. Kapitän. Ich wollte auf ein ganz spezielles Problem zu sprechen kommen. Sie haben am Anfang Ihres Referates die, wie soll ich sagen, humanen Züge der Leibnizischen Weltauffassung deklariert. Und wenn nun diese Akademie keine gelehrte Spekulation oder ein elitäres Gedankenspiel bleiben sollte, müsste sich doch Leipzig auch bei seinen Akademiegedanken mit den ökonomischen Problemen seiner Zeitgenossen, also auch den unteren Schichten, auseinandersetzen. Meine spezielle Frage ist, erstens, ist im Leibnizischen Oeuvre eine generelle Rezeptur zur Lösung solcher Probleme vorhanden? Und zweitens, wo hätte er sie, wenn er gekonnt hätte, in seiner Akademie untergebracht? Ganz kurz, es gibt viele Äußerungen dazu, die aber auch insoweit utopisch sind, dass er meint, wenn eine Akademie inauguriert sei und wirke, dass die Armut beseitigt werde. Ja, das Geld verschwindet auf die Dauer, ist also reine Sozialutopie in dem Sinne. Ich meine, man könnte Belege, finden Sie in vielen dieser Pläne, die er entworfen hat. Ihn hat natürlich nicht die Armut als solche oder der einfache Mann interessiert. Er saß nur und er findet, das Problem muss beseitigt werden. Er kennt zum Beispiel die vielen Konkurse kleinerer und mittlerer Unternehmer, wie wir sagen würden, sagt er, das, die Akademie beseitigt das. Und er kennt die, natürlich, Sie wiesen ja auch auf die Kameralisten hin, also er kennt die kameralistische Literatur seiner Zeit. Wenn Sie das befriedigt, ich kann Ihnen dann was sagen. Wie ist dieser Wissenschaft in seinem System? Also wenn Ökonomie als Wissenschaft existiert nicht. Denn Ökonomie ist ja was anderes, also Kameralwissenschaft vielleicht, aber auch dies, das wird eher die Philosophia Practica im traditionellen Sinn. De Capitani. Ja. Ich wollte fragen, sowohl Herrn Hammerstein wie Herrn Olmi, wenn Sie sagen, diese Akademieentwürfe sehen als Ziel die Schaffung einer wissenschaftlichen Öffentlichkeit, kann man sagen, dass in Italien umgekehrt diese Akademien aus einer bestehenden wissenschaftlichen Öffentlichkeit entstehen und damit aus dem quasi umgekehrten Vorgang heraus sich eben sehr viele Unterschiede erklären. Gerade auf diesem Hintergrund wird dann die Frage von Herrn Dickerhoff höchst brisant, der Verhältnisse von Universität und Akademie, die ja dann im deutschen Bereich quasi das einzige ansprechbare Partner einer Akademie bilden kann, im Gegensatz zu Italien, und auch die Hinweise von Herrn Kraft auf das, was dann in Deutschland geschieht, dass eine Öffentlichkeit sich dann konstituiert in solchen patriotischen und gemeinnützigen Gesellschaften, die aber nur zum geringsten Teil das Heil der Welt in der Wissenschaft suchen, sondern in einer etwas anders gelagerten Öffentlichkeit sich dann konstituieren. Könnte man sagen, dass hier eben aus diesem Ansatz heraus Gemeinsamkeiten der italienischen und der deutschen Entwicklung gesehen werden können? Und dann noch die völlig vermessene Frage, woher stammt diese italienische wissenschaftliche Öffentlichkeit und warum fehlt sie in Deutschland? Soll ich? Ich glaube, Herr Capitani, ein kleines Missverständnis insoweit, dass hier ein kleines Missverständnis vorliegt. Ich sprach nicht von einer wissenschaftlichen Öffentlichkeit, sondern was Leibniz meint, ist die Öffentlichkeit im politischen Sinne, was Sie auch sagten mit dem Reich. Er will, was er weiß, dass es in Paris besteht, in London besteht, in Italien bestand zur Zeit der Renaissance, nicht mehr in Italien des Papsttums und der da niederliegenden Orden. Er will eine Öffentlichkeit, eine zivile Konversation, aber auf wissenschaftlich, mentell abgesicherten Boden. Daher ist ja die alte Akademiebewegung tragend. Ich würde sagen, wenn Sie fragen, in Italien, da sah er das natürlich, dass die Akademien aufgrund einer vorhandenen Öffentlichkeit, in der ein Disput, ein Diskurs möglich ist, und zwar ein absichtsloser zunächst in gewisser Weise, der vorhanden war. Und nun muss nur eine Absicht gefunden werden. Es muss gleichsam das instrumentalisiert werden zum Wohl der Menschheit. Und das geht nur, wenn auch auf dem Reichsboden, was ja unser ganz großes Problem ist, ja, in gewisser Weise bis zum heutigen Tag. Aber was unser Problem der Tat ist, wir haben keine Hauptstadt, wir haben keine Einheit und wir haben, wenn ich mir erlauben darf, in einem fremden Fach zu wildern, wenn Sie an die Germanistik denken, die deutsche Klassik entsteht ja in absoluten Kleinstaaten mit einem universalistischen Anspruch als Ersatz gleichsam oder während zur gleichen Zeit in Paris die Französische Revolution ist. Das Problem ist sozusagen eines unserer geistigen Entwicklungen, durchgehend, und Leibniz erkennt das sehr scharfsinnig und will durch die Einheit im Geist was beseitigen. Cerco di raccogliere tutto, ma la cosa diventa ancora più difficile. Il professor Hammerstein ringrazia la signorina Gherardi perché permette la sua serie di domande e di osservazioni di fare alcune integrazioni. Quando Leibniz lavora a un progetto specifico e sempre fortemente realistico. Non c'è dubbio che praxis per lui significa in primo luogo politica e come viene spiegato più avanti, la sua filosofia pratica filosofia vuol dire esattamente una cosa di questo genere. Nelle sue osservazioni, egli si pone un problema sempre in termini molto precisi, anche perché questi suoi progetti comportano anche poi problemi di mezzi di sussistenza, e l'Accademia, quando egli pensa all'Accademia, deve anche in qualche modo rispondere a un problema di questa natura. È anche vero che egli ha sempre presente dei modelli francesi, si pensi in questo caso anche ai Maurini, egli sente sempre come in quel modello l'efficacia è sempre conseguita in una direzione che non è molto lontana da quella a cui egli aspira. È anche vero poi che ad Hannover, quando è a Hannover, egli, ma solo là, diventa storico, e storico con una finalità precisa, che è anche la gloria del principe, ed è lì che si trova in rapporti anche con Muratori. In ogni caso bisogna ritornare di nuovo a quella nazione di a quella nozione di polyhistor di cui Leibniz rappresenta forse l'immagine più compiuta e anche più intensa. Certo, è anche inventore, ha bisogno di proporre ipotesi, però si trova anche lì di fronte a delle situazioni poiché vanno dalla possibilità impossibile al reale limitato. Soltanto quando arriva in una certa terra alcune cose sono possibili, e qui è vero, per rifarsi ancora alle considerazioni del professor Kraft, il disegno di Leibniz non si realizza, ma quando i disegni si realizzano nella società concreta tedesca, sono alcune di quelle ipotesi che hanno in qualche modo dato l'indicazione. Il professor Müller si richiamava a un problema più specifico, che era quel problema della povertà, il problema del sostentamento, il problema economico. Il professor Hammerstein risponde dicendo che vi sono continue indicazioni a questo tipo di problema, il denaro che non c'è, che scompare e così via. È anche vero che il suo interesse per la letteratura cameralistica non comporta ancora il problema di una scienza economica, dal momento che la scienza economica nel sistema leibniziano è una parte della filosofia ancora pratica. Il professor De Capitani, continuando in quella sua serie di considerazioni comparative e contrastive, si chiede, introducendo la nozione di opinione pubblica scientifica, se non si debba osservare che, mentre, come risultava dalle considerazioni del professor Holmi, sembrerebbe esistere un'opinione pubblica scientifica anche al di fuori dell'università, il problema non si pone in questi termini nel mondo tedesco, dove l'università è un partner indispensabile in questa formazione di una nozione. Ed è qui allora che egli si riattacca ancora a sua volta alle osservazioni del professor Kraft a proposito delle società patriottiche del secolo successivo, e quindi a un'articolazione della opinione pubblica scientifica che ancora una volta sarebbe diversa da sviluppo, da possibilità del mondo italiano. Il professor Hammerstein e aggiunge anche: da dove nasce, si chiede ancora, da dove nasce nel caso italiano la possibilità di un'opinione pubblica scientifica? Il professor Hammerstein risponde che c'è un piccolo fraintendimento nella domanda dei capitani, perché egli ha parlato soltanto di Öffentlichkeit e non di Öffentlichkeit, di opinione pubblica scientifica. Aggiunge anche che Leibniz ha davanti a sé l'ipotesi umanistica della civile conversazione, che egli vuole trasformare in una nuova realtà nel concetto di Öffentlichkeit, egli capisce che quella possibilità è finita perché nella Roma dei Papi questo non è più possibile. È anche vero a questo punto che il problema della Öffentlichkeit non è più un problema di natura scientifica. La scienza diventa soltanto una delle possibilità di un problema più ampio nel quale è in gioco poi la storia e la formazione di una cultura unitaria. Per Leibniz è chiaro che non c'è una capitale, il modello francese gioca ancora una volta, che non esiste una vera unità, che del resto con un'integrazione da parte del professor Hammerstein altro è il modo con cui si forma la letteratura classica tedesca dentro piccole città, mentre intanto nel modello francese si va verso la rivoluzione. Kleine Pause? Ja. Ja. Für mich mindestens. Ja, ist es noch fertig. Aber wir müssen um. Oder kann man Professor Roscher anrufen, dass wir etwas später. Ich werde es ja wiederholen. Ja, sondern mit Brody sprechen. Ich werde mit Brody sprechen. Er ist unser. Ja. Fürst. Ja, aber geneigt.